1 Live Infos mit Caro Bredendieck um 19 Uhr. Diskriminierung von Homosexuellen bei der Bundeswehr, mehr Schutz von Kulturgütern in Krisengebieten und das Wetter, morgen erst Nebel, dann Sonne. Diskriminierung. Bei der Bundeswehr sind homosexuelle Soldaten offenbar jahrzehntelang benachteiligt worden. Das hat das Bundesverteidigungsministerium in einem geheimen Papier eingeräumt, über das der Spiegel berichtet. Demnach wurde aktiv verhindert, dass Schwule Karriere machen. Bis zum Jahr 2000 durften Homosexuelle nicht Berufssoldaten oder Vorgesetzte werden. Justizminister Maas hat ihnen Entschädigung versprochen. Schutzfonds. Die Weltkulturorganisation UNESCO will verhindern, dass in Kriegsregionen weiter viele Kulturgüter zerstört werden. Auf einer Konferenz in Abu Dhabi wurde unter anderem ein Schutzfonds beschlossen, mit dessen Geld Restaurierungen bezahlt werden. Carsten Kühntop berichtet. Einstimmig beschloss die Konferenz, ein Netzwerk von Städten zu bilden, in denen bedrohte Kulturschätze vorübergehend in Sicherheit gebracht werden können. Ein Staat, dessen Kulturerbe also durch bewaffnete Konflikte oder Terrorismus in Gefahr ist, kann diese Einrichtungen in Anspruch nehmen. In erster Linie sollen solche Asylstätten in den betroffenen Staaten selbst eingerichtet werden, notfalls aber auch in anderen Ländern. Spitzensportreform. Der Olympische Sportbund will die Medaillenchancen der deutschen Athleten vergrößern. Die Mitglieder haben einer Reform des Spitzensports zugestimmt. Umstritten ist, dass Sportler dabei nicht mehr nach vergangenen Siegen bewertet werden, sondern nach ihren Erfolgsaussichten in der Zukunft. Außerdem sind viele Sportverbände sauer, weil die Bundesregierung sie nicht bei der Reform habe mitreden lassen. Borussen-Duell. Wir gehen 1-0 in Führung und dann kriegst du eine Standard und ein ganz blödes Tor direkt nach dem 1-0 und dann guckst du dich um und denkst dir, ja, scheiße. Gladbach-Spieler Christoph Kramer ist nach dem 1-4 gegen Dortmund unzufrieden. Gladbach hat jetzt seit 8 Spielen nicht mehr gewonnen. Sportdirektor Max Eberl kritisiert, dass die Mannschaft gerade nicht zeigt, wie gut sie eigentlich ist. Und der Druck wird ja auch nicht weniger. Die Fragen kommen, die Situation, die Tabelle kann jeder lesen und dementsprechend ist das keine einfache Situation. Es ist nicht kritisch und wir sind in keinem freien Fall, aber wir sollten alle schon sehr, sehr sensibel damit umgehen. Und so sind die anderen Spieler ausgegangen. Leverkusen und Freiburg trennen sich mit 1-1. Köln verliert in Hoffenheim mit 0-4. Bremen gewinnt gegen Ingolstadt mit 2-1. Und Wolfsburg verliert gegen Hertha mit 2-3. Und gerade ist Schalke in Leipzig zu Gast. Eine halbe Stunde ist gespielt. Und Leipzig führt nach einem V-Elfmeter mit 1-0. 1 live. Sektorwetter. Das ist meistens klar. Richtung Eifel und Niederrhein ist es nebelig. Die Temperaturen sinken heute Nacht auf +2 bis -3 Grad. Der Tag morgen startet auch wieder mit Nebel. Später scheint häufiger die Sonne. Dazu diese Höchstwerte. In Ibbenbüren 2 Grad, in Lippstadt 3, in Herten und Meerbusch 4 Grad und in Bergisch Gladbach sind 6 Grad drin. Der Montag wird genauso. Stauschau. A1 Bremen Richtung Osnabrück. Zwischen Holdorf und Neunkirchen-Vörden ist die gesperrt wegen Bauarbeiten bis morgen Nachmittag. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Kreuz Leverkusen West 2 Kilometer. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Dortmund-Barob und Buchenhafen nach einem Unfall 9 Kilometer stockend. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Dortmund-Barob und Anschluss B1 2 Kilometer Stau. A44 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Dreieck-Felbert-Nord und Heiligenhausen-Hetterscheid 1 Kilometer. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Anschluss B1 und Unna Ost 3 Kilometer. A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Essen-Bergerhausen und Dreieck Essen Ost 2 Kilometer. Auf der B54 in Dortmund zwischen Rheinland-Damm und Dortmund Süd 7 Kilometer Stau plus 45 Minuten. Und Schalke hat gerade ausgeglichen. 1-1 steht's jetzt. Eins live. Gold. Also, wenn alle super heißen, super mega Models der Welt sich an einem einzigen Ort befinden, dann können wir uns relativ sicher sein, die Victoria's Secret Fashion Show steht wieder an. Und diese Woche war es wieder soweit. Was da alles passiert ist und wer am hottesten von allen war, das checken wir gleich hier bei mir. Ich bin Ben Schröder, guten Abend zusammen. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Just imagine. Testify, screaming the whole mein Gott, so viele nackte, heiße Menschen. 1 Live. Also nicht ganz nackt. In Paris ist die Victoria's Secret Fashion Show aufgezeichnet worden. Da gab es ganz viel Unterwäsche an halbnackten Models und natürlich auch wieder Musik. Bruno Mars, Lady Gaga und The Weeknd waren da. Der hat da auch seine Ex Bella Hadid wieder gesehen. Das muss ganz lustig gewesen sein. Robert Heckler aus dem 1Live-Pop-Team. Gibt's ja schon länger Gerüchte, dass da wieder was geht, ne? Ja, sie soll sich schon einen Tag vor der Show wieder ein altes Knutschfoto angeschaut haben von den beiden. Auf dem Weg nach Paris ist sie im Flugzeug aus der Reihe hinter ihr dabei fotografiert worden, wie sie sich das Bild auf dem Handy anschaut. Nein. Ziemlich fies. Auf dem Laufsteg hat man dann auch gesehen, dass da immer noch was ist zwischen den beiden. Als er an ihm vorbeigelaufen ist, gab es einen vielsagenden Blick in seine Augen. Dummerweise ging sein Blick dann eher so in Richtung Dekolleté. Das lag aber natürlich nur an der schönen Unterwäsche. Ja, selbstverständlich. Lady Gaga war auch da und die hat sich relativ wohl gefühlt, ne? So zwischen den ganzen Supermodels da. Ja, war aber auch vorher schon total aufgeregt, die Arme. Hier beim Warmsingen hat sie aus der Garderobe gesnappt. Lay, lay, lay, lay, lay. So, und dann hat sie trotz guter Stimme nochmal tief in die Trickkiste gegriffen. Sie hat ihre extra hohen Plateauschuhe rausgekramt, um mit den Models wenigstens so halb auf Augenhöhe zu sein. Stimmt. Das hat eher so semi-gut geklappt. Und dann hat sie mit allen Models hinterher noch ihre aktuelle Single Million Reasons gesungen. Mit dabei waren auch Adriana Lima und Bella Hadid und viele andere Models. Das komplette Backstage-Video hat Lady Gaga auf ihrer Instagram-Seite gepostet. Nicht dabei war übrigens Kendall Jenner, die musste nach der Show nochmal schnell weg. Die hat sich doch 17 Burger schnell noch reingeschoben, oder? Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja, sie hat sich mal so richtig gegönnt. Ziemlich hart. Es gab Drinks, es gab fette Cheeseburger, Pommes und Nudeln mit Käse überbacken in der Reihenfolge. Kendall hat auch einfach mal ihre eigene Aftershow-Party geschmissen in diesem Burgerlokal. Sie hat angeblich einen kompletten Burger in 3 Minuten gegessen. Das hat Bella Hadid jedenfalls gesagt. Die ist dann später noch nachgekommen. Wahnsinn. Die Victoria's Secret Fashion Show gab es diese Woche in Paris. Was da alles ging, könnt ihr euch auch noch mal im Video angucken. In unserem Pop-Date von 1Live. Das findet ihr bei Instagram und bei Facebook. Gold in 1Live. Tell me. been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it. See you again. Let me tell you. When I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Also wenn so Promis wie zum Beispiel Lena Meyer-Landrut, Paulina Roginski und irgendwelche Profifußballer aus der Bundesliga auf dem Boden vor der Toilette hocken und laut über irgendwelchen Quatsch lachen, dann wisst ihr, die befinden sich auf der Aftershow-Party der 1Live Krone. 1Live. Krone 2016. Aber es gab ja auch wahnsinnig viel zu feiern auf der Aftershow-Party für die ganzen Stars. Übrigens ganz besonders für die Hip-Hop-Leute. Die waren nämlich tatsächlich am lautesten von allen. Für Best Hip-Hop Act, Bones MC und Raf Kamara. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ja! 187! Raf Kamara und Bones. Ja, weil ich das Album super gut fand und die hatten eh ein erfolgreiches, gutes Jahr. Ja, Mann, auf jeden Fall danke an alle, die gewotet haben. Ist ja kein Glückspreis. Rechne mit uns auch in 2017. Wenn wir jetzt erst sagen, wir fragen alles im Straßenbahn, der Raf Kamara als Raf 7. Er ist der beste Künstler hier in der Jahrhunderthalle in Bochum. Klüso! Ich bin der beste Künstler. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Dankeschön. Ich freue mich auf die Tour. Vielen Dank. Tschüss. Die beste Single. Max Giesinger. So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen.

and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight, and it's all you need to feel this heat, to feel like everything's all that you dream. And is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn. Samstagnacht. Drei Stunden, die besten DJs der Welt. This is Einslime and this is Martin Solveig. Hi, this is Stevie Aoki. This is Diplo from Major Lazer Crew. This is David Guetta on Einslime and I hope you're gonna love this. Einslime, DJ Session. The whole world gonna feel this. Unsere Residents und die Mixe der besten DJs. Ich bin Mogwai. Zusammen mit den Einslime Residents und einem internationalen Gast-DJ liefern wir euch die angesagtesten Tracks. Diesen Samstag mit Claptone und Martin Garrix. Live DJ Session. Immer Samstag auf Sonntag von 0 bis 3 und nur in 1 Live. 1 Live. Stauschau. Um gleich 19.30 Uhr mit diesen Meldungen. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Ganze noch bis morgen Nachmittag. Eine Umleitung ist aber eingerichtet. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Dortmund-Barob und Anschluss B1 2 Kilometer. A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Oberhausen-Zentrum und Oberhausen-Neue Mitte nach einem Unfall 1 Kilometer. A44 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Dreieck Fellbad Nord und Heiligenhaus Hetterscheid 1 Kilometer Stau. Im Dreieck Fellbad Nord ist außerdem die Verbindung zur A535 wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Anschluss B1 und Unna Ost 6 Kilometer Stau, plant er mal mit 30 Minuten plus. Und zum Schluss die A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Hahn West und Hilden nach einem Unfall 1 Kilometer. Eins live. Gold. Hier ist Benne Schröder. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Na? Na? Grüß dich. Läuft's? Ja, nee. Goddamn, goddamn, goddamn. Oh man, oh man, oh man, oh man. To be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time right now. Miss me with that, what's your name? Your Sayana. It's out of time. I just called an Uber and it's right out of time. Oh my God, what is this? Want you all in my business. Baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can't be responsible if I get you in trouble now. Es gab natürlich ganz, ganz, ganz viele Preise, aber es gab noch so viel mehr und das lohnt sich für euch richtig. 1 Live. Krone 2016. Also meine Oma hätte gesagt, dort dabei die Krone, da ist die Crème de la Crème von die Musik an Start. Und genauso ist es auch. Da waren alle wichtigen, coolen Musiker. Ja, die saßen natürlich auch im Publikum und haben gehofft, dass sie gewinnen. Aber nicht nur. Ein paar von denen standen eben auch auf der Bühne. Und so zum Beispiel auch die beiden Boys von Milky Chance, die ja jetzt zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder eine neue Single am Start haben, nachdem sie 3 Jahre durch die Weltgeschichte getourt sind. USA, Asien, Afrika und so weiter. Und jetzt standen sie eben auf der Bühne bei der 1 Live Krone 2016. Könnt ihr euch angucken bei uns im Netz auf 1live.de und Überraschung natürlich jetzt auch hören. Exklusiv bei der 1 Live Krone 2016. Hi, hier ist Clemens und Philipp und wir sind Milky Chance und ihr habt 1 Live. Milky Chance, weil ich das Lied total geil finde. Milky Chance war super, war Hammer, ja, Hammer, super, war Killer, ja. Auf jeden Fall sehr bewältigend. Jetzt spielen wir auch das erste Mal hier, vor 3-4 Jahren das erste Mal hier gewesen und diese Krone bekommen. Milky Chance, jetzt für euch nochmal im Radio. 1 Live. Hey, their ruin, face them with their ruin. I messed it up, it's always, I'm afraid of losing, I'm afraid of losing. I made you think you know you're so wrong. I made you feel in the worst. And I don't know how to get along. Will not serve on me, kid. Run on me, kid. So let's go back to our control. I'm a liar, I've been underrated, overestimated. I made it really hard for you, hard for you to love me. There's so many things we could do, and all we need is escaping, escaping. So let's go back to out control. Don't you worry now. Yeah.

hab Zeit und Raum verloren. Hier oben wie ein Astronaut. Wie ein Astronaut. Und beim Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach 5 Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Just chill, listen to the beats I spill. Keeping it real enables me to make another meal. Still, niggas run up and try to kill at will, but get popped like a pimple, so call me clearer still. I wipe niggas off the face of the earth since birth. I've been a bad nigga, now let me tell you what I'm worth. More than a stealth bomber, I cause drama, the enforcer. Music floats like a flying saucer on a 747 jet, never forget. I'm that nigga that keeps the whole panties wet. The mic gets smoked once you hit a beat kick, with grooves so funky, they come with a speed stick. So check the flavor that I'm bringing. The motherfucking D.R.E. I'll keep they motherfucking heads ringing. Dough, 5 for the hoe, 6, 7, 8 for death row. Mad niggas bout to feel the full effect of intellect, so I can collect respect, plus a check. Now I'm fin to get into my men too, and take care of this business I need to attend to, cause my rich do, and this rap shit's my meal ticket. So you goddamn right I'ma kick it or get evicted. I bring terror like Stephen King, a black Casanova, running niggas over like Christine. When I rock the spot with the flavor I got, I get plenty of ass, so call me an astronaut. As I blast past another nigga's ass, thought he was strong, but I smoke him like grass, just like Cheech and Chong. When I float, niggas know it's time to take a hike, cause I grab the mic and flip my tongue like a dyke. I got rhymes to keep you enchanted, produce a smoke screen with the funky green to keep your eyes slanted. So check the flavor that I'm bringing, the motherfucking D.R.E. I keep they motherfucking heads ringing. Ring, ding, dong. Yeah. Ring, ding, ding, keep the heads ringing. Scare wear and tear. chair without a care. Running shit as if I was a mayor. But I ain't no politician, no competition. Sending all opposition to see a mortician. I'm up front, never in the backdrop. Step on stage and get faded just like a flat top. Your rhyme sounds like you bought them and stop and go. Dre came to wax you, so just call me Mop and Glow. Many try to, but just can't rock with. I'm 6'1", 225, a pure chocolate. Your chances to jacket me a Slim G, cause I rock from summer to Santa comes down the chimney. Ho, ho, ho, and so, as I continue to flow. Cause yo, I'm just a fly Negro, so check the flavor that I'm bringing. The motherfucking D.R.E. I keep they motherfucking heads ringing. Yeah, I keep they motherfucking heads ringing. Yeah, I keep the heads ringing. Get it, get it, get it. I keep the heads ringing. Death Row back up in that ass for the 199 to the nickel. So all you motherfuckers out there trying to get with this, don't even try. You couldn't see us with binoculars. They dig it. Yeah. I know you're bobbing your head, cause I can see you. I know you're bobbing your head, cause I can see you. You can't see me. Yeah. Death Row, let me know you in the house. Yeah, that's right. We out. Hier ist 1Live mit Dr. Dre und jetzt gleich ab 20 Uhr mit Jan-Christian Zeller und 1Live Moving. Du, ich habe ein Bild von dir und Bianca Hauder und Philipp Isterowitsch von der Krone Aftershow Party gesehen. Ach, du hast es auch gesehen. Das habe ich nämlich heute auch gesehen. Ich habe das gesehen und jemand hat getwittert. Sehr cooles Bild, coole Frise von dem Blonden. Hier, ich bin's. Hallo. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Also ich weiß auch nicht, wo Philipp das Bild wieder ausgegraben hat. Das ist so, man kennt das ja, aber das war wirklich eine Situation. Ich weiß nicht, wann und wo genau dieses Bild entstanden ist. Aber ey, wer weiß, was noch alles passiert ist. Was machst du heute Abend? Halt. Nochmal Aftershow-Party, eine zweite, aber eine sehr vorweihnachtliche, besinnliche. Wir haben David Mahler, unseren Reporter, losgeschickt und er wird irgendwo im Sektor einen vorweihnachtlichen Sektorsack packen mit Geschenken, die wir gleich verschenken. Klingt fantastisch. Jan-Christian Zeller ab 8, ich bin Benne Schröder und raus. Tschö. Ja.